ganz anders geworden. Nun und Sie? Wie geht es Ihnen? Ich will dir einen Vorschlag machen. Wenn du nichts dagegen hast, fahren wir nach Boruchowo. Dort sind wir ungestört. Ich lasse dort allerhand bauen und muss mal wieder nach dem Rechten sehen. Vielleicht hast du Lust, alles einmal anzusehen. Boguchowo lag in einer reizlosen, flachen Gegend. Pierre fiel zunächst die Einfachheit des kleinen, sehr sauberen neuen Wohnsitzes auf, die in schroffem Gegensatz zu der luxuriösen Umgebung stand, in der Pierre seinen Freund das letzte Mal in Petersburg gesehen hatte. Vor allem aber war er betroffen von den Veränderungen, die mit dem jungen Bolkonski vorgegangen waren. Nicht so sehr von der Hagerkeit und Blässe und seinem gealterten Aussehen, als vielmehr von dem erloschenen, toten Blick seiner Augen und der unvermuteten Kühle seines Wesens. Während der Besichtigung des Guts und später beim Mittagessen fiel Pierre auf, wie sorgfältig Fürst Andreas vermied, über sich selbst zu sprechen, wie er stattdessen die Unterhaltung immer wieder auf Pierres Angelegenheiten lenkte. Ich war sehr erstaunt, als ich von deiner Heirat hörte. Ich erzähle Ihnen einmal, wie es dazu kam. Aber Sie wissen ja, dass inzwischen alles zu Ende ist, und zwar für immer. Für immer? Nichts ist für immer. Aber Sie wissen doch, was es für ein Ende genommen hat. Haben Sie von dem Duell gehört? Ja, du hast ja auch das durchgemacht. Für eins bin ich Gott dankbar, dass ich diesen Menschen nicht umgebracht habe. Warum? Einen bösen Hund töten? Das ist das Beste, was man tun kann. Nein, es ist schlimm, einen Menschen zu töten. Es ist Unrecht, denn niemand... Wieso Unrecht? Es ist dem Menschen nicht gegeben, zu entscheiden, was Recht und was Unrecht ist. Der Mensch hat sich immer geirrt und wird immer irren. Und am meisten dann, wenn er entscheiden will, was Recht und was Unrecht ist. Unrecht ist das, wodurch einem anderen Menschen etwas Böses zugefügt wird. Aber wer hat dir denn gesagt, wodurch einem anderen Menschen etwas Böses zugefügt wird? Etwas Böses? Das wissen wir doch alle, was etwas Böses ist. Ja, das wissen wir allerdings. Aber das Böse, das ich für mich selbst als ein solches erkenne, kann ich einem anderen Menschen doch gar nicht zufügen. Ich kenne im Leben nur zwei wirkliche Übel: Gewissensbisse und Krankheit. Das einzige Gute, das es gibt, ist das Fehlen dieser Übel. Und meine ganze Weisheit besteht jetzt darin, für mich selbst zu leben und diesen beiden Übeln aus dem Wege zu gehen. Und Nächstenliebe und Selbstaufopferung? Nein, ich kann Ihnen nicht recht geben. Nur so zu leben, dass man nichts Böses tut, um keine Gewissensbisse fürchten zu müssen, das ist zu wenig. Ich habe so gelebt. Ich lebte für mich selbst und habe mir damit das Leben verpfuscht. Und erst jetzt, da ich für andere lebe, oder es doch wenigstens versuche, erst jetzt habe ich begriffen, worin das wirkliche Lebensglück besteht. Nein? Ich kann Ihnen nicht recht geben. Und Sie glauben ja das auch selbst nicht, was Sie sagen. Du wirst dich mit meiner Schwester Prinzessin Maria gut verstehen. Was dich selbst angeht, so magst du allenfalls recht haben. Aber ein jeder liebt nach seiner eigenen Weise. Du hast für dich selbst gelebt und sagst, du hättest dir damit beinahe dein Leben verpfuscht und das wirkliche Glück erst kennengelernt, als du angefangen hast, für andere zu leben. Und ich habe genau das Gegenteil erfahren. Ich habe für den Ruhm gelebt. Und was ist denn der Ruhm? Liegt im Streben nach Ruhm nicht gleichfalls die Liebe zu den anderen Menschen? Der Wunsch, etwas für ihn zu tun? Der Wunsch, ihre Anerkennung und ihr Lob zu erringen? Auf diese Weise habe ich für andere gelebt und mir damit mein Leben nicht beinahe, sondern ganz und gar verpfuscht. Und erst, seit ich für mich allein lebe, bin ich einigermaßen zur Ruhe gekommen. Aber wieso leben Sie denn für sich allein? Und Ihr Sohn? Und Ihre Schwester und Ihr Vater? Die gehören alle zu mir wie Teile von mir selbst. Das sind keine anderen in diesem Sinne. Aber die anderen, die Nächsten, le prochain, wie ihr beide euch ausdrückt, du und Prinzessin Maria, das ist der Urquell des Irrtums und des Bösen. Le prochain, das sind auch deine Kiewer Bauern, denen du Gutes tun möchtest. Sie scherzen. Wieso kann denn dadurch ein Irrtum oder etwas Böses entstehen, dass ich Gutes tun wollte? Und doch auch ein klein wenig Gutes getan habe, wenn es auch noch so kümmerlich und wenig gewesen ist. Und was kann denn dadurch Böses entstehen, dass unglückliche Menschen, unsere Bauern, Menschen wie wir auch, die bisher groß wurden und starben, ohne eine andere Vorstellung vom Guten und von der Wahrheit zu haben, dass diese unglücklichen Menschen jetzt in den tröstlichen Lehren von einem zukünftigen Leben, von Vergeltung, Lohn und Gnade unterwiesen werden. Und wenn diese Leute bisher in Krankheitsfällen ohne Hilfe umgekommen waren und umkommen mussten, während es doch so leicht ist, ihnen materiell beizustehen. Und wenn ich ihnen jetzt Ärzte und Krankenhäuser und Altersheime gebe, wieso kann darin etwas Böses und ein Irrtum liegen? Und wenn ich dem Bauern und der Bauersfrau mit ihrem Kinde ein wenig Erholung und Muße verschaffe, während sie bisher Tag und Nacht keine Ruhe gehabt haben, ist das nicht ganz ohne Zweifel ein Segen, der sich geradezu mit Händen greifen lässt? Das einzige wirkliche Glück im Leben besteht in der Freude, etwas Gutes zu tun. Ich führe ein Haus auf, ich lege einen Garten an und du baust Krankenhäuser. Mit beidem kann man sich die Zeit vertreiben. Aber was recht ist, was gut ist, darüber haben wir kein Urteil. Das überlasse nur dem, der alles weiß. Du möchtest disputieren? Gut, also disputieren wir. Na also, disputieren wir. Du sagst, Schulen, Unterricht und so weiter. Das heißt also, du willst den Bauern aus seinem tierischen Zustand hinausführen und ihm geistige Bedürfnisse einimpfen. Ich dagegen bin der Ansicht, dass das rein animalische Glück das einzige überhaupt mögliche Glück ist. Und gerade dieses Glück willst du ihm nehmen. Ich beneide ihn. Und du willst aus ihm etwas machen, das mir ähnlich ist, ohne ihm die Hilfsmittel zu geben, die mir zur Verfügung stehen. Ferner sagst du, man müsse ihm seine Arbeit erleichtern. Aber nach meinem Dafürhalten ist die körperliche Arbeit für ihn ebenso sehr eine Notwendigkeit, ebenso sehr eine Daseinsbedingung, wie für mich die geistige. Unser einer kann nicht leben, ohne zu denken. Um 2 oder 3 Uhr lege ich mich ins Bett und dann gehen mir allerhand Gedanken durch den Kopf. Und ich kann nicht einschlafen. Ich werfe mich von einer Seite auf die andere und finde keinen Schlaf vor dem Morgen, weil ich eben denke und gar nicht anders kann als denken. Ebenso wie er gar nicht anderes kann als pflügen und mähen. Will er das lassen, so geht er entweder in die Kneipe oder er wird krank. Ebenso wenig wie ich seine harte körperliche Arbeit aushalten kann, die mich in einer Woche umbringen würde, kann er mein körperliches Nichtstun aushalten. Er würde fett werden und sterben. Drittens. Was sagtest du doch noch? Ach so, ja, Krankenhäuser, Arzneien. Wenn der Bauer bisher einen Schlaganfall bekam, dann starb er. Du aber willst ihn zur Ader lassen und ihn wieder gesund machen. Jetzt wird er 10 Jahre als Krüppel herumkriechen und allen zur Last fallen. Es wäre für ihn wesentlich bequemer und einfacher gewesen, zu sterben. Es werden ja wieder andere geboren und es gibt ohnehin schon genug. Ich wollte nicht sagen, wenn es dir leid täte, dass dir ein Stück Arbeitskraft verloren geht, denn das sehe ich im Bauern. Aber du willst ihn aus Liebe gesund machen. Aber damit ist ihm ja gar nicht gedient. Und was ist das überhaupt für eine Idee? Die Medizin hätte schon irgendeinmal irgendjemand gesund gemacht. Einen Menschen töten, ja, das kann sie. Aber das ist ja entsetzlich. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt noch leben kann, wenn man so denkt. Ich kenne ja solche Augenblicke auch. Es liegt noch gar nicht so weit zurück in Moskau und dann unterwegs. Aber wenn mich solche Stimmungen überkommen, dann bin ich so niedergedrückt, dass ich eigentlich gar nicht mehr lebe. Dann esse ich nicht, dann wasche ich mich nicht. Und Sie? Warum sollte ich mich nicht waschen? Das wäre doch unsauber. Im Gegenteil, man muss sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen suchen. Ich lebe doch. Und das ist nicht meine Schuld. Also muss ich dieses Leben zu Ende leben, so gut es eben geht. Ohne andere Menschen zu stören. Aber was treibt Sie denn überhaupt noch weiterzuleben, wenn Sie so denken? Das heißt ja stillsitzen, ohne sich zu rühren, ohne etwas zu unternehmen. Das Leben lässt einen auch so nicht in Ruhe. Ich wäre froh, wenn ich gar nichts zu tun brauchte. Aber einmal hat mich der Adel unseres Kreises mit der Wahl zum Adelsmarschall beehrt und ich habe mich dem nur mit größter Mühe entziehen können. Sie konnten gar nicht verstehen, dass mir alles fehlt, was man zu so einem Amt mitbringen muss. Vor allem dieser naive Glaube an die Wichtigkeit solcher Banalitäten, diese leere Geschäftigkeit. Und dann ist da das Haus, das ich mir bauen muss, um doch ein Eckchen für mich selbst zu haben, wo ich unbehelligt bleiben kann. Und jetzt auch noch die Miliz. Warum sind Sie eigentlich nicht bei der Armee? Nach Austerlitz? Nein, ich danke ergebenst. Ich habe mir gelobt, in der russischen Armee keinen Frontdienst mehr zu tun. Und ich tue es auch nicht. Und selbst wenn Bonaparte schon hier stünde, bei Smolensky und Lucy Yegori bedrohte, auch dann würde ich nicht wieder in der russischen Armee Dienst nehmen. Nein, das wäre abgetan. Mit der Miliz ist es so. Mein Vater ist Oberkommandierender des 3. Bezirks. Und so gab es nur ein Mittel für mich, um vom Frontdienst verschont zu bleiben, nämlich einen Posten unter ihm zu übernehmen. Dann sind Sie also doch im Dienst? Allerdings. Und finden Sie nicht eine gewisse Befriedigung dabei? Die Sache liegt so. Mein Vater ist einer der tüchtigsten Männer seiner Zeit. Aber er wird alt. Und wenn er auch nicht eigentlich grausam ist, er neigt zu sehr raschem und scharfem Zupacken. Das Schlimme ist, dass er an unbeschränkte Macht gewöhnt ist und sich daher auch jetzt sehr rasch der Machtstellung angepasst hat, die der Zar mit der Ernennung zum Oberkommandierenden des Milizbezirks in seine Hände legte. Wenn ich vor 2 Wochen nur 2 Stunden später gekommen wäre, so hätte er in Juchnowo den protokollführenden Schreiber hängen lassen. So muss ich also schon deswegen diesen Dienst tun, weil außer mir kein Mensch Einfluss auf meinen Vater hat und ich ihn ab und zu von Handlungen abhalten kann, die ihm nachher selbst Gewissensbisse machen. Aha, sehen Sie? Ja, aber das ist nicht das, was Sie darunter verstehen. Diesem Schuft von Schreiber, der die Stiefel gestohlen hat, mit denen die Milizleute ausgerüstet werden sollten, dem habe ich nie etwas Gutes gewünscht und tue es auch heute noch nicht. Ich wäre sogar damit einverstanden gewesen, ihn hängen zu sehen. Aber mir tat eben mein Vater leid. Das heißt also doch, ich selbst tat mir leid. Also, du willst deine Bauern freilassen. Das ist an sich sehr gut. Aber weder für dich noch für die Bauern und für die sogar am allerwenigsten. Nützlich und notwendig ist eine Freilassung der Bauern vielmehr für diejenigen unserer Standesgenossen, die jetzt moralisch zugrunde gehen, sich selbst Vorwürfe aufladen, diese nachher gewaltsam zum Schweigen zu bringen suchen und schließlich hart und roh werden, weil sie die Freiheit haben, ganz nach ihrem Belieben heute eine gerechte und morgen eine ungerechte Strafe zu verhängen. Diese Leute tun mir leid. Und um ihretwillen möchte ich eine Bauernbefreiung wünschen. Du hast vielleicht nicht gesehen, was ich gesehen habe. Nämlich, wie gute, aber in den überlieferten Gedankengängen dieser unumschränkten Machtvollkommenheit groß gewordene Menschen, wenn sie zu Jahren kommen und immer reizbarer geworden sind, schließlich grausam und roh werden und, obwohl sie das selbst wissen, doch nicht mehr anders können und endlich immer unglücklicher und unglücklicher werden. Um diese Menschen tut es mir leid. Um ihre Menschenwürde, ihre Gewissensbisse und Gewissensreinheit. Aber nicht um die Rücken und Schädel der Bauern. Sie bleiben genau solche Rücken und Schädel, wie oft man sie auch peitschen oder scheren lässt. Nein, nein, tausendmal nein. Ich werde Ihnen nie zustimmen. Am Abend setzten sich Fürst André und Pierre in die Kalesche und fuhren nach Lissy Yegori. Fürst André sah hin und wieder Pierre an und unterbrach das Schweigen durch ein paar Bemerkungen, die eine gute und ausgeglichene Stimmung erkennen ließen. Er zeigte auf die Felder und erzählte Pierre von seinen wirtschaftlichen Verbesserungen. Pierre schwieg finster, antwortete einsilbig und schien ganz in seine Gedanken vertieft. Er dachte daran, dass Fürst André unglücklich sei und sich irre und das Licht der Wahrheit nicht kenne und dass er, Pierre, ihm zu Hilfe kommen, ihn erleuchten und emporziehen müsse. Er senkte plötzlich den Kopf und sah aus wie ein wütender Bulle. Nein, was hat Sie eigentlich auf solche Gedankengänge gebracht? Warum denken Sie so? So dürfen Sie doch gar nicht denken. Worüber darf ich nicht so denken? Wovon sprichst du eigentlich? Ich meine das Leben. Die Bestimmung des Menschen. Da können Sie doch gar nicht so denken. Ich habe ja auch so gedacht. Und wissen Sie, was mich gerettet hat? Die Freimaurerei. Nein, lächeln Sie nicht. Die Freimaurerei, das ist nicht etwa eine religiöse, sich mit Kultformen begnügende Sekte, wie ich früher auch geglaubt habe, sondern die Freimaurerei ist die beste, die einzige Ausdrucksmöglichkeit für alles Gute und Ewige im Menschen. Nur unsere heilige Bruderschaft hat eine wirkliche Lebensberechtigung und lebt in Wahrheit. Alles andere ist wie ein verworrener Nachttraum. Sie müssen doch einsehen, lieber Freund, dass außerhalb dieses Bundes alles voll Lüge und Unwahrheit ist. Und ich kann Ihnen darin nur recht geben, dass einem klugen und guten Menschen sonst nichts anderes übrig bleibt, als ruhig sein Leben zu Ende zu leben und nach nichts anderem zu trachten, als danach, andere Menschen so wenig wie möglich zu stören, wie sie es tun wollen. Aber machen Sie sich unsere Grundgedanken zu eigen. Schließen Sie sich unserer Bruderschaft an. Überlassen Sie sich vertrauensvoll unserer Führung. Und ebenso wie es mir ergangen ist, werden auch Sie sich mit einem Schlage als Glied jener gewaltigen, unsichtbaren Kette fühlen, deren Anfang im Himmel verborgen liegt. Fürst André sah schweigend vor sich hin, während er Pierre zuhörte. Nur einige Male, wenn das Rasseln der Kalesche Pierres Worte übertönte, ließ er sich von Pierre wiederholen, was er nicht recht verstanden hatte. Unterdessen gelangten sie an einen über die Ufer getretenen Fluss, der mit Hilfe einer Fähre überquert werden musste. Kalesche und Pferde wurden auf die Fähre gebracht und die beiden bestiegen sie ebenfalls. Fürst André lehnte sich an das Geländer und sah schweigend über die weite, in der untergehenden Sonne funkelnde Wasserfläche hin. Nun, und wie denken Sie darüber? Warum sagen Sie nichts? Wie ich darüber denke? Ich habe dir zugehört und das alles ist ja ganz schön und gut. Aber du sagst, tritt in unsere Bruderschaft ein und wir werden dir den Sinn des Lebens und die Bestimmung des Menschen und die Gesetze erschließen, von denen die Welt regiert wird. Aber wer ist dieses Wir? Doch auch Menschen. Woher wisst ihr denn das alles? Und warum sehe ich allein das nicht, was ihr doch alle seht? Ihr seht auf der Erde ein Reich des Guten und der Wahrheit. Und ich sehe es nicht. Glauben Sie an ein zukünftiges Leben? An ein zukünftiges Leben? Ja. Sie sagen, Sie können ein Reich des Guten und der Wahrheit auf dieser Erde nicht sehen. Auch ich habe es früher nicht gesehen. Und man kann es auch gar nicht sehen, solange man der Meinung ist, mit dem Tode sei alles zu Ende. Auf der Erde, hier, auf unserer Erde ist keine Wahrheit. Da ist nichts als Lüge und Bosheit. Aber in der Welt, in der ganzen Welt, gibt es ein Reich der Wahrheit. Und wir sind jetzt wohl Kinder der Erde. Aber von Ewigkeit her sind wir Kinder dieser ganzen Welt. Fühle ich es denn nicht in meiner Seele, dass ich ein Teil dieses ungeheuren harmonischen Ganzen bin? Fühle ich denn nicht, dass ich in dieser ungeheuren, unzählbaren Menge von Wesen, in denen sich die Gottheit offenbart oder die höchste Kraft, nennen Sie es, wie Sie wollen, dass ich in dieser Menge ein Kettenglied, eine Übergangsstufe von den niedrigeren Wesen zu den höheren bin? Wenn ich diese Stufenleiter sehe, wenn ich sie klar und deutlich sehe, die von der Pflanze zum Menschen führt, wie soll ich dann annehmen, dass diese Stufenleiter bei mir ein Ende hat und nicht im Gegenteil immer weiter und weiter führt? Ich fühle, dass ich nicht nur nicht verschwinden kann, sondern dass ich immer sein werde und immer gewesen bin. Ich fühle, dass außer mir und über mir noch Geister leben. Und dass in dieser ganzen Welt die Wahrheit regiert. Ja, das ist die Herdersche Lehre. Aber für mich ist nicht die Lehre das Überzeugende, mein Lieber, sondern überzeugend ist für mich die Tatsache des Lebens und die Tatsache des Todes. Es ist überzeugend, wenn man ein geliebtes, eng mit einem selbst verbundenes Wesen sieht, an dem man schuldig geworden ist. Und man hat gehofft, diese Schuld wieder gut machen zu können. Und plötzlich muss dieses Wesen leiden. Es windet sich in Qualen und ist plötzlich nicht mehr da. Und warum? Darauf muss es doch eine Antwort geben. Und ich glaube, es gibt auch eine. Ich sage dir, das ist überzeugend. Und das hat auch mich überzeugt. Naja, ist das nicht ganz das, was ich auch sage? Nein. Ich meine davon, dass es ein zukünftiges Leben geben muss, können uns nicht logische Beweisgründe überzeugen. Aber überzeugend ist das. Man geht in seinem Leben Hand in Hand mit einem Menschen. Und plötzlich verschwindet dieser Mensch dort, im Nichts. Und nun bleibt man selbst vor diesem Abgrund stehen und sieht hinunter. Und ich habe hinuntergesehen. Aber das ist doch klar. Sie wissen, dass es ein Dort gibt und dass jemand da ist. Dieses Dort ist das zukünftige Leben. Dieser jemand ist Gott. Fürst André erwiderte nichts. Die Kalesche und die Pferde waren längst am anderen Ufer ausgeladen und zur Weiterfahrt bereit gemacht. Die Sonne war schon halb untergegangen und der Abendfrost zog seine Kristalle über die Pfützen an der Anlegestelle. Aber zur Verwunderung der Lakaien, Kutscher und Fährleute standen Pierre und André immer noch auf der Fähre und redeten. Wenn es einen Gott und ein zukünftiges Leben gibt, so gibt es auch Wahrheit und so gibt es auch Tugend. Und des Menschen höchstes Glück liegt ja im Streben nach diesen beiden. Wir sollen leben, wir sollen lieben und wir sollen glauben, dass wir nicht nur heute leben, nicht nur auf dieser winzigen Erdscholle, sondern dass wir immer gelebt haben und ewig leben werden. Dort, im All. Fürst André stützte sich mit dem Ellbogen auf das Geländer der Fähre und hörte Pierre zu. Seine Augen ruhten unverwandt auf dem roten Widerschein der Sonne, der auf der bläulichen Wasserfläche lag. Dann verstummte Pierre und es war völlig still. Die Fähre lag unbeweglich am Ufer und nur die Wellen der Strömung schlugen mit sanftem Plätschern gegen ihren Rand. Fürst André war es, als wolle dieses Plätschern der Wellen zu Pierres Worten hinzusetzen: Es ist wahr, glaube es nur. Er seufzte und sah mit einem leuchtenden, kindlichen, zärtlichen Blick in Pierres gerötetes, begeistertes Gesicht. Ja, wenn es so wäre. Aber komm, steigen wir ein. Zum ersten Mal seit dem Tag von Austerlitz sah Fürst André wieder diesen hohen, ewigen Himmel, den er gesehen hatte, als er auf dem Felde von Austerlitz lag. Und plötzlich erwachte in seiner Seele freudig und jung etwas von dem Besten, das in ihm steckte. Etwas, das lange geschlafen hatte. Graf Pierre Besuchow setzte die Reise auf seine südrussischen Besitzungen fort und kehrte erst im folgenden Jahr nach Petersburg zurück. Unversehens geriet er wieder in das Treiben seiner früheren Petersburger Zeit. Und trotz aller Selbstbezichtigungen und Vorsätze brachte er es nicht fertig, sich von den Vergnügungen der Junggesellenkreise mit ihren Diners und Gelagen fernzuhalten. Auch vermehrte der Eifer, mit dem er als gewähltes Vorstandsmitglied der Freimaurer für seine Loge arbeitete, nur sein Misstrauen, dass jener Weg, den die Brüder einschlugen, kaum zum gesteckten Ziel würde führen können. Die Loge, so wurde ihm schmerzhaft bewusst, war für vieles nur ein anderer Ort für die Verhandlungen jener selben Geschäfte, die sie anderswo nicht so ungestört hätten abwickeln können. Schließlich, und um die Zeit vor seinem Duell mit Dolochow und der Trennung von seiner Frau vollends wieder zurückzuholen, näherte sich ihm Elaine. Von allen Seiten wurde Pierre geraten, sich doch mit ihr wieder auszusöhnen, ein Beispiel für Demut und Nächstenliebe zu geben. Auf Anraten seines Gönners Josif Alexejewitsch Basdejew begann Pierre ein Tagebuch zu führen, in das er alles eintrug, was er tat und dachte. So schrieb er am 23. November 1808: Ich lebe wieder mit meiner Frau zusammen. Meine Schwiegermutter kam weinend zu mir und sagte, Elaine sei hier und flehe mich an, ihr Gehör zu schenken. Sie sei frei von Schuld, sie sei so unglücklich darüber, dass ich mich von ihr getrennt hätte und noch vieles andere. Ich bin der Überzeugung, dass ich nicht berechtigt bin, einen Bittenden abzuweisen, sondern jedem die Hand der Hilfe hinstrecken muss. Und um wie viel mehr noch einem Menschen, der mir so eng verbunden ist. Ich muss mein Kreuz auf mich nehmen. Gestern Abend fand die Aufnahme eines neuen Bruders in die Loge statt. Aufgenommen wurde Boris Drubetskoy. Ich habe als Redner fungiert. Die ganze Zeit über, die ich mit ihm im dunklen Tempelraum zubrachte, quälte mich eine sonderbare Empfindung. Ich ertappte mich bei einem Gefühl des Hasses gegen ihn. Ich hatte den Eindruck, als sei er nur deswegen unserer Bruderschaft beigetreten, um mit einigen unserer Logenmitglieder in nähere Berührung zu kommen und sich bei ihnen in Gunst zu setzen. Ich schließe das daraus, dass er mich mehrmals gefragt hat, ob nicht N oder S zu unserer Loge gehören. Großer Baumeister der Schöpfung, hilf mir, die Wege der Wahrheit finden, die da herausführen aus dem Labyrinth der Lüge. Wir brachten den fünften Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller waren Pierre Bessuchow, Hans-Peter Minetti, Hélène, seine Frau, Eva-Maria Barth, André Balkonski, Fred Düren, Maria, seine Schwester, Waltraud Kramm. Fürst Vassili, Wolfgang Brunecker. Basdejew, Friedrich Richter. Wilarski, Walter Kröter. Smoljaninow, Adolf Peter Hoffmann. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Mitschinski. Schnitt Monika Bulay. Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Lothar Hahn und Detlef Kurzweg. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Regie Werner Grunow.